Wobbledy wobbledy wop. 4 Jahre sind wie im Schlaf vergangen und am 24.09. ist es mal wieder Zeit für eine Bundestagswahl. Die perfekte Gelegenheit, um sein demokratisches Recht in Anspruch zu nehmen und seine Stimme abzugeben. Euphorie, Autokonvois, Feuerwerk, Fußball-WM-Stimmung, Fehlanzeige. Wie immer scheint sich die allgemeine Begeisterung darüber in Grenzen zu halten und einige Leute wählen gar nicht, während viele andere sehr traditionsbewusst ihr Kreuzchen setzen. Nicht zuletzt deswegen gab es in der Bundesrepublik Deutschland seit 1949 erst 8 Kanzler. Und wenn man sich die Umfragen ansieht, wird sich nach einem gähnend langweiligen Wahlkampf daran auch in Zukunft nicht unbedingt etwas ändern. Damit das nicht in Stein gemeißelt ist und etwas neuer Schwung in den Laden kommt, sollte man sich vielleicht überlegen, wie man Millionen von Nichtwählern dazu animieren kann, ihren Gang zur Urne anzutreten. Außerdem sollte die politische Landschaft vielleicht etwas umgestaltet werden, damit sich bestimmte Teile der Bevölkerung stärker angesprochen fühlen. Und genau das strebt ein Vorschlag an, der in einem Focus Online-Artikel behandelt wurde, den ich mir neulich angesehen habe. Riskieren wir mal einen Blick. Türkische Gemeinde fordert Migrantenquote in deutschen Parteien. Oh yeah, wer sich meine bisherigen Videos angesehen hat, kann sich bestimmt denken, dass ich so einer Forderung zunächst definitiv kritisch gegenüberstehe. Ähnlich wie bei der Frauenquote wird hier eine Einteilung aufgrund eines willkürlichen Merkmals gefordert, für dessen Diskriminierung und gesetzlichen Handlungsbedarf es kaum Anzeichen gibt. Nun ja, vielleicht werden hier ja einige Punkte gemacht, die mich überzeugen. Die Parteien müssen den Wunsch der Deutsch-Türken nach Zugehörigkeit ernst nehmen und es nicht bloß bei Lippenbekenntnissen belassen, sagte der Vorsitzende der Gemeinde, Gökay Sofuoglu, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eine Migrantenquote würde die Anzahl von Kandidaten mit Migrationshintergrund auf den Wahllisten erhöhen und die Identifikation der ausländischen Bevölkerung mit dem deutschen Parteiensystem fördern. Wenn es innerhalb der deutsch-türkischen Gemeinde einen Wunsch nach politischer Mitgestaltung gibt, was hindert interessierte Menschen dieser Gruppe daran, Mitglied einer demokratischen Partei zu werden und auf Wahllisten zu erscheinen? Es ist zwar nur ein Beispiel, aber Cem Özdemir hat es immerhin bis zum Bundesvorstand der Grünen geschafft. Die Forderung nach Sonderrechten, wie beispielsweise einer Quote, sollte schon ein wenig mehr Substanz haben als der Wunsch nach größerer persönlicher Identifikation mit Volksvertretern. Dieser Wunsch wird hier ohnehin etwas zu simpel und undifferenziert dargestellt. Denn Menschen mit Migrationshintergrund sind alles andere als eine homogene Gruppe. Kann sich jemand, dessen Eltern aus Mexiko kommen, besser mit dem Parteisystem identifizieren, wenn er den Namen einer Person liest, die österreichische Wurzeln hat? Vermutlich nicht. Aber abgesehen davon, warum sollte für mich der Migrationshintergrund eines Kandidaten überhaupt eine entscheidende Rolle spielen? Hautfarbe, Geschlecht, Herkunft, Schuhgröße und so weiter. Das sind doch zu 100% Kategorien, die für mich 100% uninteressant sein sollten, wenn ich die politischen Argumente einer Person beurteilen möchte. Mir ist doch vollkommen egal, ob ein Kandidat Schneider heißt oder Taylor. Digga, jeder weiß, dass ich dieser Taylor bin. Bei all dem Populismus in der Politik wäre es doch schön, wenn es zumindest im Wähler um Inhalte statt Oberflächlichkeiten gehen würde. Wie hat schon meine gute Freundin Susie Grime einst zitiert? Small minds discuss people, great minds discuss ideas. Kleines Gedankenspiel. Für welchen Politiker würde ich mich hier ansonsten wohl entscheiden? Kandidat A setzt sich für Meinungsfreiheit ein und ist pro Säkularisierung. Außerdem hat er einen glaubhaften Plan vorgelegt, der es jedem Bürger ermöglicht, ohne Mehrkosten oder sonstigen Verzicht ein Leben lang kostenlos mit Pizza versorgt zu werden. Kandidat B feiert das NetzDG und will jeden Bürger per Gesetz dazu verpflichten, seinen Gott einmal im Monat eine Babykatze zu opfern. Schwierige Entscheidung. Aber letztendlich würde ich mich wohl für Kandidat B entscheiden, weil der Handschuhe trägt und ich mich damit viel besser identifizieren kann. Im Laufe der polarisierten Auseinandersetzung mit Ankara hat die deutsche Politik das Interesse an den Anliegen der Deutsch-Türken verloren, kritisierte Sofuoglu. Union, SPD, Linke, Grüne und FDP hätten es jedoch in der Hand, dass sich die Deutsch-Türken nicht von ihnen ab und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zuwenden. Entweder ihr folgt unserem Vorschlag oder die Deutschtürken unterstützen Erdogan. Die Dichotomie, die hier aufgestellt wird, ist schon sehr gezwungen und wirkt ein Stück weit wie Erpressung. Wobei die Leute, die Erdogan im Moment unterstützen, ihre politische Haltung vermutlich auch nicht deshalb ändern würden, weil sie ein Angebot einer deutschen Partei erhalten. Das angeklagte Gefühl, dass die deutsche Politik das Interesse an den Anliegen bestimmter Gruppen verloren hat, teilen sicher viele Menschen. Trotzdem fordert nicht jeder Betroffene eine quotierte Volksvertretung. Vermutlich sind auch einige Bewohner von Pflege- und Altenheim unzufrieden mit der aktuellen Politik. Sollen wir deshalb eine Pflegebedürftigen- und Altersquote in den Parteien einführen? Ich verstehe schon, dass die TGD ein bisschen Klientelpolitik betreiben möchte, aber ab einem gewissen Grad muss man dann allerdings doch etwas mit den Augen rollen. Erdogan leugnet den Völkermord an den Armeniern. Kontrolliert die Presse, lässt das Internet streng regulieren, vermischt Religion und Staat und lässt politische Gegner inhaftieren. Und nun soll man Menschen, die sich im Zweifelsfall so jemanden zuwenden, den Zutritt zum deutschen Parteisystem mit Hilfe einer Quote erleichtern? Meiner Meinung nach hat sich der TGD bei diesem Punkt ziemlich ins eigene Knie geschossen. I used to be an adventurer like you. And I took an arrow in the knee. Die TGD fordert hier vermehrten politischen Einfluss für eine Menschengruppe, die teilweise durch die doppelte Staatsbürgerschaft schon einen Vorteil bei der demokratischen Willensbildung hat. Wo andere bei der Wahl nur eine Stimme haben, dürfen Deutsch-Türken mit doppelter Staatsbürgerschaft sowohl in der Türkei als auch in Deutschland wählen. Und haben somit zwei Stimmen. In meinen Augen sollte man solch ein Ungleichgewicht an politischer Einflussnahme eher reduzieren, als weiter zu verstärken. Die Forderung nach der Quote ist für mich ein abwegiger Auswuchs von Intersektionalität. Man drückt Menschen Labels wie Migrationshintergrund auf und hofft dann, dass andere sich dadurch identifizieren und vertreten fühlen, ohne individuelle Eigenheiten zu berücksichtigen. Also Freunde, lasst euch nicht in Schubladen stecken und viel Spaß beim Wählen, wenn ihr dürft und wollt. Bleibt logisch. Ende des Videos. Zeit mich bei meinen Patrons zu bedanken. Neu dazugekommen sind diesen Monat unter anderem Finkelfunk, T800A und Jakob Finkelstein. Finkelstein? Sag mal Schlomo, bist du etwa mit Jakob verwandt? Nicht, dass ich wüsste. Nun gut. Also, nochmal Dank an euch alle für eure Unterstützung.